Die Schlagzeilen der Zeitungen heute Morgen machen deutlich, was sich geändert hat. Jetzt gibt es nur noch uns beide, titelt die Metro und zeigt die beiden Porträts von Theresa May und Jeremy Corbyn. Der Daily Mirror titelt Brexit-Sensation, hilf mir, Jeremy. Und die Sun wirft Theresa May vor, sie werde jetzt weich. Die Idee der Premierministerin lautet, um eine Mehrheit für ihren Vertrag mit der EU zu erzielen, will sie mit Labour-Chef Jeremy Corbyn einen Kompromiss finden. So today I am taking action to break the logjam. I'm offering to sit down with the leader of the opposition. Ich will heute die Blockade überwinden. Ich biete an, mit dem Oppositionsführer einen Plan auszuhandeln, damit wir die EU auf der Grundlage eines Vertrages verlassen können. Das ist ein entscheidender Augenblick in unserer Geschichte. Wir brauchen jetzt nationale Einheit, um dem nationalen Interesse zu dienen. And it requires national unity to deliver the national interest. Das Gespräch zwischen May und Corbyn soll heute schon stattfinden. May strebt an, mit Corbyn zusammen bis zum 12. April, der Frist mit der EU, eine Lösung zu finden. Gelingt es nicht, will die Premierministerin mit der EU eine Verschiebung bis zum 22. Mai aushandeln. Bis dahin soll dann das Parlament eine Lösung finden. Sie verspricht sich dann, daran zu halten. Die Brexiteers in Mays Partei sind entsetzt. Eine zentrale Forderung Labours ist eine Zollunion mit der EU. Boris Johnson, der Ex-Außenminister. The result will almost certainly be if Corbyn gets his way. Corbyn wird sich durchsetzen. In der Zollunion können wir nicht unsere Handelspolitik bestimmen. Der Brexit wird so weich, dass er sich auflöst. To allow the Labour Party to run Brexit, to decide that you would rather be supported by a Marxist than by your own. Wenn wir Labour erlauben, das Kommando beim Brexit zu übernehmen, also dass Marxisten jetzt sagen, wo es lang geht, das ist nicht klug, schimpft Brexit-Wortführer Jacob Rees-Mogg. Er und Johnson hatten beide zuletzt Mays Vertrag zugestimmt. Gut 30 andere aus ihrer Partei aber nicht. Theresa May will mit ihrem Kurswechsel unter anderem zweierlei erreichen. Sie will es selbst unbedingt verhindern, ohne Vertrag die EU zu verlassen. Und sie will Labour in die Mitverantwortung nehmen. Jeremy Corbyn erklärt sich dazu bereit. We've put forward our proposals, which are to ensure there is a customs union with the European Union. Wir werden eine Zollunion vorschlagen, Zugang zum Binnenmarkt und dass wir uns an Umwelt, Verbraucher und Arbeitnehmerrechte halten. So that there is no danger of crashing out. Einen Punkt nennt Corbyn also nicht, eine zweite Volksabstimmung. Sie wird aber von vielen bei Labour gefordert. Also könnte es passieren, dass Corbyn May dazu verhilft, den Brexit über die Ziellinie zu schieben. Die Hoffnung, doch noch in der EU zu bleiben, wäre dahin. Crucially, having a people's vote, a confirmatory vote at the end of whatever Brexit deal is resolved. Wir wollen eine Volksabstimmung über jedweden Vertrag. Das ist entscheidend, fordert Owen Smith von Labour. Bei dieser Volksabstimmung können sich die Menschen dann auch dafür entscheiden, in der EU zu bleiben. People can vote for remain in that confirmatory vote. Am Abend will das Unterhaus ungeachtet von Mays Vorschlag wieder abstimmen und vielleicht doch noch eine Mehrheit für irgendeine Idee finden. Vor allem soll per Gesetz ausgeschlossen werden, dass Großbritannien die EU ohne einen Vertrag verlässt.